Geschichtsschreibung der Siegermächte. Jahrzehntelange Manipulation. Dadurch entstand ein fest verwurzelter Glaube. Eine Demutshaltung einer ganzen Nation. Vergewaltigung des menschlichen Geistes. Eine höchst profitable Propagandamasche. Ein Zementierten des Volkes Köpfe. Manifestiert bis sie zerfallen zu Staub und Asche. Was ist das für eine Freiheit? Wo ist denke nicht gern gesehen? Hier im Land der Maulkorbgesetze. Wo die Wahrheit wird schnell zum Vergehen. Sie, die Kunst und Nachhaltigste Lüge. Yeah, international und Finanz. Ein Volk, die wir müssen weiter verschwören. Ein höchstes Böse einer mörderischen Allianz. Aufgewachsen in der Kriegsschuld Lüge. Einem anerzogenen Büßersyndrom. Geistesbestimmungsrecht, Trinität verloren. Ihre Freiheit, Verblendung und reine Illusion. Was? Ist das für eine Freiheit? Oh, eigenes Denken nicht gern gesehen. Hier im Land der Maulkorbgesetze. Oh, die Wahrheit wird schnell zum Vergehen. Sie, die Kunst und Nachhaltigste Lüge. Yeah, international und Finanz. Ein Volk, die wir müssen weiter verschwören. Auf Hüfte des Böse einer mörderischen Allianz. Der Staatsgewalt und ein Gesetz, das sie trägt. Geschaffen von nur altabscheulicher Gestalt. Ein ganzes Volk in Ketten gelegt. Geschichtsschreibung der Siegermächte. Eine jahrzehntelange Manipulation. Dadurch entstand ein fest verwurzelter Glaube. Eine Demutshaltung einer ganzen Nation. Was ist das für eine Freiheit? Wow, eigenes Denken nicht gern gesehen. Hier im Land der Maulkorbgesetze. Wow, die Wahrheit wird schnell zum Vergehen. Sie, die Kunst und Nachhaltigste Lüge. Yeah, international und Finanz. Ein Volk, die wir müssen weiter verschwören. Auf höchstes Böse einer mörderischen Allianz. Ist das für eine Freiheit? Oh, eigenes Denken nicht gern gesehen. Hier im Land der Maulkorbgesetze. Oh, die Wahrheit wird schnell zum Vergehen. Was ist das für eine Freiheit? Oh, eigenes Denken nicht gern gesehen. Hier im Land der Maulkorbgesetze. Oh, die Wahrheit wird schnell zum Vergehen. Sie, die Kunst und Nachhaltigste Lüge. Yeah, international und Finanz. Ein Volk, die wir müssen weiter verschwören. Des Bösen einer mörderischen Allianz.